Bereits vor dem ersten Spatenstich unserer Nachgrabung verstärkt sich der Eindruck, es ist ein außergewöhnliches Grab. Umso erstaunlicher, dass sich in den ersten gut 60 Jahren nach ihrer Entdeckung keiner Gedanken darüber machte, wer hier in diesem überreichen Grab an diesem prominenten Ort ruhen könnte. Niemand ging den Fragen nach, was für Menschen sind da bestattet worden? Warum sind sie zusammen begraben worden? Wurde doch einmal auf den Befund rekurriert, war nüchtern vom Rödelgrab von Bad Dürrenberg die Rede. Dabei hatte unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg der kommissarische Leiter des Hallenser Museums, Karl-Heinz Otto, angesichts der eigenartigen Beigabenfunde gemutmaßt, dass es sich um das Instrumentarium eines Medizinmannes handeln könnte. Doch Otto war kein Jahr im Amt. Seiner Interpretation folgte in der DDR niemand. Im Westen war es einzig der Archäologe Fritz Geschwendt, der im 1972 erschienenen Buch »Der vor- und frühgeschichtliche Mensch und die Heilquellen« schrieb, wir dürfen annehmen, dass die Bestattete eine Heilkundige war, die vielleicht auch die Quelle zu ihren medizinischen Maßnahmen benutzte. Falls es sich nicht lediglich um einen geheiligten Quellenbezirk handelte, wo die angesehene Tote bestattet werden musste. In der DDR hatte sich der Anthropologe Hans Grimm wenigstens des Skeletts angenommen und 1957 das Geschlecht korrekt festgestellt. Die Beckenform und die Grazilität anderer Skelettelemente weisen das Individuum als weiblich aus. Grimm war es auch, der die These in die Welt setzte, dass der Frau der Schädel vor der Bestattung abgetrennt worden sei, womöglich um das Gehirn zu entnehmen. Grimm rückte zudem die Option einer rituellen Tötung mit anschließender Zerstückelung der Leiche in den Bereich des Möglichen. Enthauptung? Rituelle Tötung mit Zerstückelung der Leiche. Da ist der Kannibalismusverdacht nicht weit. Steilvorlagen für eine intensive Beschäftigung mit einem offensichtlich spektakulären Fund. Doch niemand stieg darauf ein. Nicht einmal der Umstand, dass das reichste Grab des mitteleuropäischen Mesolithikums einer Frau gehörte, sorgte für Aufmerksamkeit. Solch individualistische Fragestellungen waren in der DDR nicht en vogue. Das Rötelgrab wurde gemäß der marxistischen Maximen des historischen Materialismus allein im Kontext gesellschaftlicher Umwälzungen diskutiert.